Vor- und Nachteile des Ökolandbaus. Aber selbst wenn er einen solchen Umschwung trotz Ernährungskrisen, trotz mächtiger Lobbygruppen und im Interessendschungel der EU bewirken sollte, wird das nicht genügen. Eine Ökologisierung der Landwirtschaft, zu welchem Grad auch immer, ist leider nicht hinreichend, um das Problem des steigenden Nahrungsmittelbedarfs bei gleichzeitiger Abnahme der überlebenswichtigen Biodiversität in den Griff zu bekommen. Denn der ökologische Anbau bringt im Mittel geringere Erträge hervor als der konventionelle. Die Unterschiede variieren, je nach Standort und Kultur. Aber als Daumenregel kann man festhalten, dass die Differenz bei circa einem Viertel liegt. Auf einem Ökofeld fährt der Landwirt also im Schnitt 25% weniger Weizen, Gerste oder Zuckerrüben ein als auf einem herkömmlichen Acker. Dieser Wert kann auch etwas höher oder niedriger liegen. Aber klar ist, die Produktivität sinkt. Hier braucht es einen Ausgleich. Und der kann nicht darin bestehen, die geringeren Erträge über Einfuhren aus dem Ausland auszugleichen. Schon heute ist die Ackerfläche, die wir als Deutsche im Mittel brauchen, um unsere Bedürfnisse zu decken, im Ausland größer als im Inland. Das heißt, wir führen massenweise Agrargüter wie Kaffee, Kakao oder Früchte ein. Selbst für unsere eigene Produktion sind wir vielfach auf landwirtschaftliche Importe, etwa in Form von Futtermitteln, angewiesen. Das gilt übrigens für die gesamte EU. Es kann also nicht allein darum gehen, hier strengere Umweltauflagen einzuführen, auf Kosten der Biodiversität in anderen Teilen der Welt, etwa mit der Folge, dass dort tropische Regenwälder gerodet werden. Schon heute ist nämlich die EU nach China der zweitgrößte Importeur von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die direkt oder indirekt mit der Entwaldung in Verbindung stehen.